Also meine Ausgangslage war eigentlich natürlich irgendwo die linke Bewegung. Die Probleme davon oder auch die Hoffnungen, die ich auf jeden Fall in sie setze. Und so würde ich halt anfangen. In gesellschaftskritischen linken Gruppen sind Streitigkeiten, Konflikte und Spaltungen in besonders großer Quantität und Qualität präsent. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Diese umfassend zu durchschauen, theoretisch aufzuarbeiten und einem Vortrag wie hier zu präsentieren, ist nicht nur schwer möglich, sondern sollte vielleicht auch gar nicht angestrebt werden. Ein solcher Versuch würde zu sehr nach einer intellektuellen Deutungshoheit über die Ereignisse riechen, welche als partikulare Sichtweise sich anmaßt, Wahrheit zu sprechen. Was man aber tun kann, ist, sich einen kleinen Ausschnitt einmal näher zu betrachten und über diesen dann systematisch zu diskutieren. Ich möchte heute darum, mich heute Abend mit einem spezifischen, aber wie ich denke, grundlegenden Konflikt innerhalb der linken Bewegung beschäftigen. Eben, wie halt angekündigt, mit dem Verhältnis oder Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis. Meine These für diesen Vortrag ist, dass die Frage, was für eine Politik angestrebt und wie diese umgesetzt wird, eng mit den jeweiligen Interpretationen von dem Theorie-Praxis-Komplex zusammenhängen. Dass also wichtige Konflikte in und zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen durch diesen Komplex erklärt werden können. So gibt es zum Beispiel linke Gruppen und Strömungen, welche primär an kritischer Theorie interessiert und in ihrer Politik orientiert sind. Aber ebenso Organisationen, welche primär versuchen, die konkrete praktische Bewegung zu organisieren und an ihr zu partizipieren. Natürlich ist diese Schematisierung idealtypisch, da sich zwischen den beiden Polen, der Theoretiker und der Praktiker, unterschiedlichste Graustufen finden. Dennoch ist eine solche Konstruktion sinnvoll, um den Widerspruch aufzuzeigen und dadurch erst einmal greifbar zu machen. Also dass es halt anscheinend ein Problem ist oder ein Problem gibt, merkt man, dass jetzt vielleicht auch viele Leute da sind. So wird den verschiedensten praktischen Aktionsformen mit guten Gründen vorgeworfen, dass sie immer mehr zu einer Farce, einem sinnentleerten Ritual oder einem Spektakel verkommen. So zum Beispiel viele Kritiken an den Aktionen zum 1. Mai, den Gipfelprotesten oder vielen anderen Aktionsformen. Ebenso wird aber umgedreht der theoretischen Arbeit angekreidet, dass sie sich aus den konkreten Konflikten zurückzieht. Der Vorwurf lautet dann meistens, dass sich eine abstrakte Ideologiekritik der gesellschaftlichen Aneignung versperrt und dadurch unmächtig wird. Dass dieser Konflikt inzwischen so ausgeprägt ist, liegt meiner Meinung nach an der gesellschaftlichen Situation, in welcher jede kritische Theorie und oder Praxis operieren muss. Denn linke politische Arbeit muss zum einen gegen die bürgerliche Hegemonie von oben und zum anderen gegen den Alltagsverstand der Leute von unten argumentieren. In einer solchen Situation stößt jede Politik auf eminente Probleme. Der Theorie- und der Bewegungsansatz sind deshalb immer auch Reaktionen auf eine Krise von linker Politik. Ich möchte nun diesen schwierigen Komplex ein wenig theoretisch umkreisen, also habe ich auch angekündigt, ich werde mich auch an Dorno und Gramsci besonders beziehen, also wer von denen schon was gelesen hat, wird vielleicht nicht so viel Neues bekommen, aber mal schauen. Interessanterweise sind wir damit direkt im Thema, denn indem ich heute reflexiv über den Theorie-Praxis-Komplex spreche, mache ich explizit Theorie. Das heißt, ich näher mich einseitig eben aus der Sicht der Theorie, dem dialektisch verschränkten Komplex an. Meine Ausführungen haben also einen blinden Fleck und dadurch kann ich dieses Thema auch nicht neutral verhandeln. Also ich möchte es irgendwie auch offenlegen. So. Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis kann aber umgedreht auch nur reflexiv diskutiert werden, also nur durchs Nachdenken. Das ist dann aber irgendwie paradox. Einerseits will man über das Verhältnis neutral nachdenken, also würde ich auf jeden Fall gern. Indem man aber nachdenkt, ist man schon wieder auf der Seite der Theorie und reflektiert aus ihr heraus über das eigentlich verschränkte Verhältnis. Die Spiegelseite Praxis entzieht sich darum immer wieder dem gedanklichen Zugriff. Die Frage, die wir uns stellen, ist also endgültig nicht zu beantworten, aber sie ist es wert, analysiert zu werden. Okay, ich möchte nun 6 Thesen vorstellen. Zuerst 3 Thesen, die sich auf Adorno beziehen, dann 3 Thesen, die sich auf Gramsci beziehen. Die Thesen werden sich ein bisschen widersprechen, weil sie von unterschiedlichen Autoren inspiriert sind. Aber also das ist eigentlich danach genau der Kern meines Vortrags, diese Spannung, dieses Spannungsverhältnis, wo ich da irgendwie aufzeichnen will. Ich möchte es jetzt nicht einseitig irgendwie runterrattern, warum die ganzen Leute blöde Praxis machen, aber warum die Intellektuellen so und so nichts verändern, sondern ich möchte es irgendwie verstehbar machen, warum es da diese Verhältnisse, also diese Widersprüche gibt. Okay. Der Ausgangs- und Fluchtpunkt der jeweiligen 6 Thesen ist der soziale Alltag. Dieser ist politisch-gesellschaftlich entscheidend, da dort sich Unterdrückung reproduziert, aber auch eingedämmt werden kann. Im Alltagsverstand der Leute zeigen sich die potenziellen Anschlussfähigkeiten oder eben Abneigungen für die Inhalte und Kritiken von politischen Bewegungen und somit auch von denen einer emanzipatorischen. Im Anschluss an die 6 Thesen will ich die halt versuchen, nochmal zusammenzupacken und einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Okay, ich habe jetzt so ein bisschen Abschnitt, wo ich was zu Adorno und Gramsci sagen wollte. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie bekannt die sind, also ich schätze schon eher mehr. Also interessant finde ich, weil ich sie ja vor allem als Widersacher ein bisschen darstellen will, ist, dass sie trotzdem eigentlich relativ viel gemein haben. Ich sage das, also zum einen stehen sie meiner Meinung nach beide für einen westlichen Marxismus, der im Besonderen die Rolle der Kultur, klassisch den Überbau, bearbeiten will und sich nicht primär jetzt die Ökonomie anschaut. Beide stellen sich auch eine ähnliche Frage, nämlich warum das Proletariat in den europäischen Ländern keine Revolution gemacht hat, obwohl die objektiven Verhältnisse dazu drängten, sondern sich in die gegebenen Herrschaftsstrukturen einreihten. Oder noch schlimmer, die reaktionären Revolutionen des italienischen und deutschen Faschismus unterstützten. Beide Autoren sind auch vom Faschismus gezeichnet. Gramsci war Chef der Kommunistischen Partei in Italien und wurde von Mussolini 1926 ins Gefängnis gesteckt und verblieb dort auch fast bis zu seinem Tod 1934. Er hat noch 3 Jahre gelebt, aber mit starken Beschwerden. In dieser Zeit schrieb er die Gefängnishefte, welche 10 Bände füllen und seine Gedanken in Fragmenten enthalten. Ebenso ist Adorno vom NS-Regime ins Exil getrieben worden. Über Frankreich, die Schweiz und England landete er schließlich in Amerika. Dort verfasste er zusammen mit Max Horkheimer die Dialektik der Aufklärung. Im Jahr 1949 kehrte er lebendig, im Unterschied zu Gramsci, ins damals postnazistische Deutschland zurück. Ja, und dann war Professor, Philosophie, Soziologie, wollte eine Erziehung zur Mündigkeit machen und hat immer die zweckrationale kapitalistische Gesellschaft kritisiert. Beide Autoren referieren aber trotz mancher Gemeinsamkeiten in ihrer Geschichte von unterschiedlichen Standpunkten. Ich komme jetzt zur ersten These. Ich fange mit Adorno an. Die erste These, inspiriert von der Minima Moralia, heißt einfach nur das beschädigte Leben. Die Grundannahme dieser These ist, dass die Möglichkeit von Politik sich nur erklären lassen, wenn sie in den jeweiligen historisch-gesellschaftlichen Kontext eingebettet betrachtet werden. Es muss also der allgemeine Strukturzusammenhang der modernen kapitalistischen Gesellschaft in den Mittelpunkt des Denkens gerückt werden, um das Theorie-Praxis-Problem adäquat angehen zu können. Gesellschaft ist nun aber nach Adorno nicht allein die Summe der einzelnen Subjekte, Gruppen und Institutionen, sondern sie ist nur zu begreifen durch das zwischen ihnen Vermittelnde. Für Adorno sind dies zwei Logiken, welche das Soziale verbinden und zusammenhalten. Zum einen die kapitalistische Mehrwertproduktion und zum anderen die instrumentelle Vernunft. Diese beiden Machtlogiken haben sich aber von den konkreten Handlungen der Menschen abstrahiert und diese als reine ausführende Agenten unter sich subsumiert. Die Menschen machen nicht mehr wirklich ihre eigene Geschichte, sondern sie sind vom Profit getrieben und über bürgerliche Kulturformen integriert. Eine subtile soziale Kontrolle des Kapitals durchzieht die ganze Gesellschaft und kreiert ihren Zusammenhang. Ich zitiere Adorno: Das spezifische Gesellschaftliche besteht im Übergewicht von Verhältnissen über den Menschen, deren entmächtigte Produkte diese nachgerade sind. Die Selbstständigkeit des Übermächtigen hat den Charakter von Ideologie, eines gesellschaftlich notwendigen Scheins, der zu durchschauen und zu verändern wäre. Aber solcher Schein ist für das unmittelbare Leben der Menschen das Ens Realissimum. Zitat Ende. Das steht auch nicht drauf, ich habe nur die etwas längeren abgedruckt. Ja, vielleicht kam das auch lang vor, aber ich hatte auch nicht. Die Menschen sind die Spiegelbilder ihrer Gesellschaft und nicht ein widerständiges Moment gegen die abstrakten Zwänge. Sie produzieren die Verhältnisse, indem sie in und durch ideologische Formen interagieren. Sie können dies auch gar nicht anders, denn ansonsten würden sie es nicht ertragen, tagtäglich ihre Arbeitskraft am Markt verkaufen zu müssen. Die einfachsten Lebenssituationen sind von dem vermittelten Zusammenhang verformt und eingeordnet. Das meiste Handeln in der Moderne ist von Zweckrationalität, Tauschwertlogik, Kalkül und Kälte durchdrungen, sodass alles, was einmal besonders war, zerstört wird und nur noch als Maskerade seiner selbst präsent ist. Das Alltägliche ist beschädigt. Die Menschen stecken im Alltagsverstand fest und schaffen es nicht mehr, den Verhängniszusammenhang zu begreifen und sind ihm somit doppelt ausgeliefert. Vom Alltag der Leute ausgehend zeigt sich die Veränderung der Gesellschaft darum erst einmal als verstellt auf. Adorno betrachtet hier ganz hegelianisch das Subjekt vom Objekt her. So findet er das Individuum, der bürgerliche Traum, von der Gesellschaft assimiliert vor. Doch ohne ein potenzielles Subjekt ist emanzipatorische Praxis nicht mehr vorstellbar. Politische Praxis und Theorie geschieht nun immer in der Gesellschaft. Wenn diese jedoch von kulturindustrieller Vermarktung und der Totalität der kapitalistischen Verwertung durchdrungen ist, hat dies auch Auswirkungen auf die Möglichkeiten von emanzipatorischer Politik. Wenn nämlich gerade die Menschen selbst die falschen Verhältnisse aktiv mitproduzieren, wird auch der Ruf zur Tat problematisch. Wenn man einfach sagt, komm, wir organisieren uns, gehen auf die Straße und fangen an. Jetzt kommt das erste Zitat, wo auch auf dem Blatt drauf ist. Das ist aus der Dialektik der Aufklärung. Die Konsumenten sind die Arbeiter und Angestellten, die Farmer und Kleinbürger. Die kapitalistische Produktion hält sie mit Leib und Seele so eingeschlossen, dass sie dem, was ihnen geboten wird, widerstandslos verfallen. Wie freilich die Beherrschten, die Moral, die ihnen von den Herrschenden kam, stets ernster nahmen als diese selbst, verfallen heute die betrogenen Massen mehr noch als die Erfolgreichen, dem Mythos des Erfolgs. Sie haben ihre Wünsche. Unbeirrbar bestehen sie auf die Ideologie, durch die man sie versklavt. Die böse Liebe des Volkes zu dem, was man ihm antut, eilt der Klugheit der Instanzen noch voraus. Zitat Ende. Um nun politische Arbeit zu gestalten, darf man also nicht einfach darauf hoffen, dass es nur darum geht, die Subalternen zu aktivieren und gemeinsam etwas zu verändern. Denn solange die Ideologie der Kulturindustrie von unten aktiv mitgestaltet wird, ist es nicht möglich, einfach auf die Macht der unterdrückten Menschen zu setzen. Wenn darüber hinaus so getan wird, als liegt es auch nur irgendwie an den Menschen selbst, wie diese Welt eingerichtet ist, unterwirft man sich nur noch weiter den objektiven Prinzipien, welche es ja gerade zu überwinden gilt. Was Adorno im Grunde darlegt, ist, dass eine Erfahrung, welche den gesellschaftlichen Zustand begreift und dadurch über diesen hinausweist, nur noch in Ausnahmen möglich ist. Denn relevante Erkenntnis und Erfahrung müssen immer in Gesellschaft gewonnen werden. Wenn diese jedoch ihre Subjekte überformt und durchdringt, ist es zum großen Teil verstellt. Das Problem ist jetzt nur, dass dann auch wirklich verändernde Praxis nicht einfach möglich ist. Denn auf diese trifft ja genau das gleiche Problem zu. Der Integrationskraft der Kulturindustrie kann auch Praxis sich nicht entziehen. Also da braucht man wirklich nur unseren Gipfelprotest denken. Da gehört es ja schon dazu, dass dagegen protestiert wird. Also es gehört zu dem Spektakel dazu. Paradoxerweise reagieren die meisten sozialen Bewegungen aber auf diesen Zustand gerade mit noch mehr Praxis. Jedes Machen, Werkeln und Verändern erscheint ihnen als eine erfrischend neue Erfahrung, auch wenn sie nur reproduzieren. Es scheint so, als hat man endlich mal etwas in der Hand, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist. Ich zitiere Adorno: Wo Erfahrung versperrt oder überhaupt nicht mehr ist, wird Praxis beschädigt und deshalb ersehnt, verzerrt, verzweifelt, überbewertet. So ist, was das Problem der Praxis heißt, mit dem der Erkenntnis verflochten. Zitat Ende. Oft entsteht aus dieser Erfahrung die Glorifizierung des tätigen, kämpfenden Menschen und eine Feindschaft gegen intellektuelle Tätigkeiten. Praxis wird dann zu ihrem eigenen Fetisch, indem man sich an Aktionen um der Unmöglichkeit der Aktion willen klammert. Hauptsache, man besetzt, organisiert, demonstriert und ist aktiv, auch wenn es vielleicht gerade nichts bringt und das ist mir wichtig, andere Formen der Assoziation verhindert. Auch der Kapitalismus fordert genau so eine Logik des Fortschritts, der Veränderung und der Innovation ein, während gleichzeitig alles auf jeden Fall so bleiben soll, wie es ist. Praxis, welche sich auf sich selbst reduziert und das Denken ausspart, zeigt sich darum als unfrei. Das war eine lange These. Jetzt kommt die zweite. Die zweite These, da beziehe ich mich stark auch auf die erste und will die konkretisieren. Und ich gehe noch mehr auf soziale Bewegungen ein. Im Grunde sage ich in der zweiten These, soziale Bewegungen, welche sich kritisch gegen die bestehenden Verhältnisse richten, haben die Angewohnheit, als Reaktion auf diese Imperative zu entwickeln, welche die Kritik einem eigenen Wahrheitsregime unterwerfen. Das werde ich jetzt nun erläutern, was ich damit meine. Die meiste radikale Politik ist davon angetrieben, Leid, Unrecht und Unterdrückung zu verhindern. Dieser moralische Antrieb ist als Triebfeder auch unglaublich wichtig, sollte jedoch nicht das politische Engagement dominieren. Zu schnell ist man ansonsten dabei, emotional auf Leiterfahrungen mit der Parole zu reagieren, es muss doch endlich was getan werden. Die Zusammenhänge, in welchen die politische Praxis geschieht, werden dann ignoriert oder wenigstens hinten angestellt. Hauptsache, man macht was. Und es gibt da genug Sachen auf der Welt, über die man verzweifeln könnte, aber das heißt nicht, dass wir jetzt sofort nach vorne stürmen müssten und sagen, ja, in Afrika sterben die Kinder und wir müssen da jetzt was machen, weil So kommen wir da auch nicht raus. Dies führt jedoch dazu, dass man nur noch reagieren und nicht mehr agieren kann. Der Unterschied ist entscheidend. Denn eine Politik, welche nur noch eine Reaktion auf das Geschehen darstellt, schafft es nicht mehr, die strukturellen Ursachen und Wirkungsweisen von Unterdrückung adäquat zu begreifen. Eine radikale Gesellschaftskritik will aber ja gerade den gewohnten Lauf der Dinge durchbrechen und nicht in das Rad der gegebenen Möglichkeiten eingespannt werden. Rennt die politische Praxis jedoch nur noch von Aktion zu Aktion und versucht sich selbst immer effizienter zu gestalten, fängt sie schon an, sich in das herrschende Prinzip einzuordnen. So ist die Gefahr vorhanden, Kritik an sich selbst und dem gesellschaftlichen Zusammenhang nur noch als eine konstruktive zu leisten, um sich selbst nicht zu bremsen. Jede negative Kritik, also eine, welche keine Gegen- oder Verbesserungsvorschläge anbieten kann und will, wird dann missmutig beäugt. Doch Kritik, auf ihren positiven Charakter eingeschränkt, verhindert ihr eigenes Ziel. Denn wie will man den Zusammenhang durchbrechen, wenn nicht in der Erkenntnis, welche außerhalb der scheinbaren Möglichkeiten liegt? Ich zitiere Adorno, das ist auch auf dem Blatt drauf. Der kollektive Zwang zu einer Positivität, welcher unmittelbare Umsetzung in Praxis erlaubt, hat mittlerweile gerade die erfasst, die sich im schroffsten Gegensatz zur Gesellschaft meinen. Nicht zuletzt dadurch ordnet ihr Aktionismus dem herrschenden gesellschaftlichen Trend so sehr sich ein. Dem entgegenzusetzen wäre, in Variation eines berühmten Satzes von Spinoza, dass das Falsche, einmal bestimmt erkannt und präzisiert, bereits Index des Richtigen, Besseren ist. Zitat Ende. Eine weitere typische Reaktion, die meiner Meinung nach damit zusammenhängt, ist die anarchistische Idee der Spontanität und des Do-it-yourself, welche gerade als negativ auf den vermittelnden Zusammenhang wieder die eigene Tat und die konkrete Erfahrung in den Mittelpunkt stellt. Selbstorganisation ist die Devise, weil nur so eine Fremdherrschaft überwunden werden kann. Wird eine solche Organisationsweise jedoch nicht reflexiv in das Bestehende eingeordnet, läuft diese Gefahr, selbst zu einer Ideologie des Bestehenden, als negative Kehrseite zu werden. Also, man kennt, denkt nur an die Zitate, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Blinde Praxis spannt sich dann mit den Inhalten eines Objat des Machens, was wir vorhin hatten, der kollektiv gesteigerten Lust und der gegenseitigen Bestätigung für das richtige Verhalten innerhalb eines eigenen Wahrheitsregimes auf. Das Kollektiv der Gegenbewegung gegen Staat und Kapital neigt dann dazu, das Gemeinsame zu konstruieren und kollektive Erfahrungen zu suchen, um sich wieder lebendig zu fühlen. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen war, aber also wenn man mal Antifa-Demo und so, ist auch wichtig, aber halt auch problematisch. Das Problematische dabei ist, finde ich, wenn man beobachten kann, dass massenhaft Vereinzelte in der Masse aufgehen. Also wenn man sich halt wirklich nur noch an der Gruppe orientiert und unter jeden Umständen zusammenhalten muss. Ein gewisser Eskapismus ist absolut berechtigt, aber nur, wenn er nicht zu einer dogmatischen, verblendeten politischen Praxis führt. Leider ist dies jedoch oft der Fall. Menschen flüchten völlig berechtigt vor der Realität und schaffen sich Räume, in welchen etwas anderes augenscheinlich möglich ist. In Wirklichkeit ist man aber kaum einen Schritt herausgekommen. Die Fluchtleiter für den Gesellschaftskritiker wird zu oft von jener Kritisierten mitgehalten. So ist zum Beispiel ein immer wieder eingefordertes Ziel die Einheit von Theorie und Praxis. Vergessen wird aber, dass dieser Wunsch der Einheit nur eine Reaktion auf die Erfahrung von Entfremdung ist. Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit wird kritisiert und ihr Gegenteil, die Einheit, gefördert. Dass an dieser Trennung aber nicht einfach so vorbeizukommen ist und dass sie auch vieles ermöglicht, wird dann ignoriert. Des Weiteren bedeutet Einheit von Theorie und Praxis schlichtweg, dass tendenziell ein Primat der Praxis sich durchsetzt. Das will ich kurz begründen. Meistens, wenn versucht wird, eine Einheit herzustellen, wird Theorie nur noch als so wichtig anerkannt und auf eine Funktion heruntergebrochen, dass sie der Bewegung in ihren Aufgaben und Zielen zuzuarbeiten hat. Es wird dann nur noch die Theorie möglich oder akzeptiert, welche auch mit den Kritikpunkten und den Zielen der sozialen Bewegung übereinstimmt. Wenn diese jedoch nur noch Knecht der Praxis ist, wird die gesellschaftliche Trennung perpetuiert. So wird jeder, der sich diesen nicht unterwirft, schnell zum Verräter an der Sache, am Marxismus oder an sonst welchen Standpunkten. Etwas Schlechteres kann jedoch nicht passieren, meiner Meinung nach, und passiert dennoch in jener Zeit. Die Wahrheit der eigenen Kritik wird dadurch nicht mehr wirklich hinterfragbar und die Methoden, Hoffnungen und Ziele werden an ein spezifisches Wahrheitsregime gekoppelt. Der autoritäre Charakter wird in der Kritik an ihm reproduziert. Adornos Reaktion auf die Verhältnisse und ihre Gegenbewegungen ist darum Flucht in die Theorie, aus welcher einzig Kritik noch wirklich sich üben lässt. Was jetzt die dritte These ist? Adorno bietet zur Alternative zur politischen Praxis die Theorie an. Die darf aber nicht von der Praxis unter Aufsicht gestellt werden. Egal, ob die Aufsicht der Drittmittelgeber, der Positivismus oder eben auch die soziale Bewegung ist. Denn eine Theorie, welche auf praktische Verwendbarkeit festgenagelt wird, kann nur noch die realen Verhältnisse wiederholen, aber nicht über sie hinausweisen. Darum müssen die Gedanken frei sein, um überhaupt produktiv sich entfalten zu können. Interessanterweise wird genau in diesem Loslösungsprozess von Praxis Theorie selbst praktisch. Ich zitiere Adorno: Jegliche Meditation über die Freiheit verlängert sich in die Konzeption ihrer möglichen Herstellung, solange die Meditation nicht an die praktischen Kandare genommen und auf ihre anbefohlenen Ergebnisse zugeschnitten wird. Zitat Ende. Das heißt, dass ein Denken, welches sich kritisch entfalten kann, von sich selbst aus zu seiner Verwirklichung drängt. Ob es schafft, das wäre was anderes, aber ja. Wird jedoch immer wieder das Philosophieren an das Machen und Verändern erinnert, verliert sich die Möglichkeit zum anderen Besseren. Reale gesellschaftliche Unmacht muss dagegen reflektiert werden, um nicht in ihrem Bann zu verbleiben. Dies kann der Außenseiter am besten. Ein Satzzitat von Adorno. Exakte Fantasie eines Dissertierenden kann mehr sehen als 1000 Augen, denen die rosarote Einheitsbrille aufgestülpt war. Zitat Ende. Um die Wahrheit zu erkennen, benötigt es also die individuelle Intelligenz. Adorno geht es darum, um eine Theorie, welche eine Bewegung zur Mündigkeit herstellt. Es geht ihm um die Rettung des autonomen Subjekts, welches sich gegen allgemein Anerkanntes stellen kann. Eine solche Bewegung ist für ihn primär eine im Denken. Darum ist Theorie vonnöten, um den alltäglichen Horizont aufzubrechen und den Menschen zu ermöglichen, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und so auch wieder Handlungsfähigkeit zu erlangen. Noch ein Satz von Adorno. Trotz all ihrer Unfreiheit ist Theorie im Unfreien, Statthalter der Freiheit. Zitat Ende. Aufgabe für Politik ist folglich Ideologiekritik, Bildung und Aufklärung. Okay, das waren die drei Thesen zu Adorno. Ich gehe davon aus, dass die eher bekannt waren, was Adorno zu dem Thema zu sagen hat. Ich halte es trotzdem immer noch für unglaublich relevant. Jetzt gehe ich über zu den drei Thesen, welche sich auf Antonio Gramsci beziehen. Und die erste These heißt, alle Menschen sind Intellektuelle. Gramsci tritt an, um das weit verbreitete Vorurteil zu zerstören, die Philosophie sei etwas Schwieriges. Philosophie wird nämlich nur deswegen als kompliziert wahrgenommen, da in den bestehenden Gesellschaften bis jetzt immer nur einige wenige die Rolle von Intellektuellen innehatten. Gramscis These ist aber, dass trotz der Trennung von Hand- und Kopfarbeit immer schon alle Menschen philosophieren. Das möchte ich jetzt erläutern, warum er das behauptet. Er findet das vor allem in Bruchstücken und im Kleinen, aber von dort aus will er dann weiterdenken. Dies zeigt sich erstens zum Beispiel in dem lebendigen Gebrauch der Sprache. Wenn wir miteinander kommunizieren, ist dies nämlich kein inhaltsleeres Aneinander vorbeireden, sondern immer eine ganz spezifische Verknüpfung von Sinnelementen. Wir versuchen, Assoziationen herzustellen, bilden Metaphern, sind ironisch und schaffen dies anderen mitzuteilen, meistens auf jeden Fall. Immer, wenn wir sprechen, sind wir darum intellektuell tätig, auch wenn es uns nicht bewusst ist, weil es ja gerade so normal ist. Zweitens zeigt sich unsere intellektuelle Auseinandersetzung mit der Welt in unserem täglichen, gesunden Menschenverstand. Ein bisschen problematische Vokabel, ich versuche es nur irgendwie auszudrücken. Mit welchem wir uns in der Welt orientieren. Ob wir streiten, uns bestehlen oder lieben, Handlungen sind nur möglich, wenn man intellektuell Situationen einschätzen, ihre Konsequenzen und Folgen abwägen und auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen kann. Also ich glaube, wenn man vielleicht in der Jugend, vielleicht auch jetzt noch, im Supermarkt irgendwas klauen wollte, also ich habe mir das sehr überlegt, was denn da passieren könnte und so und habe versucht, verschiedene Sachen durchzuspielen. Also der Gramsci wird halt sagen, ja, da bist du schon intellektuell tätig. So. Drittens ist jeder Schöpfungsprozess von Religion und Kultur ein unglaublich intellektueller Akt, welcher nur dadurch entsteht, dass der Mensch zur Imagination, zu einer eigenen Gedankenwelt fähig ist. Das heißt, wenn man sich die vielen Weltreligionen und kulturellen Leistungen der Menschheitsgeschichte anschaut, kann darin auch die Geschichte von alltäglicher Philosophie gesehen werden. Das ist eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt, mit der man versucht, sich halt was zu erklären. Also selbst, wenn man sagt, also was ist denn dieser Blitz da und so und kommt da und baut da Religionen drumherum, ist das irgendwie eine intellektuelle Tätigkeit. Natürlich sind diese Stichpunkte nur Anzeichen für eine grundlegende intellektuelle Fähigkeit der Menschen und nicht etwa für eine bewusst ausgearbeitete Weltsicht, welche hinterfragbar ist und die Menschen selbst gestalten. Aber, und das ist für Gramsci wichtig, intellektuelle Fähigkeiten sind im Menschen immer schon vorhanden, wenn auch auf bizarre Weise. Ich zitiere kurz Gramsci. Denn in jeglicher körperlichen Arbeit, auch der mechanischsten und degradiertesten, ist ein Minimum an technischer Qualifikation vorhanden. Das heißt, ein Minimum an kreativer, intellektueller Tätigkeit. Zitat Ende. Die Grundlage von Gramscis Denken ist also der Alltagsverstand der Menschen, in welchen er schon philosophische Grundelemente entdeckt. Da jeder handelnde Mensch auch ein Denkender ist, wenn auch manchmal nur in kleinen Bruchstücken, folgt daraus für ihn, dass alle Menschen potenziell Philosophen sind. Dennoch gibt es immer noch eine wichtige Unterscheidung zwischen dem Alltagsverstand und der wirklichen Philosophie, die zieht er dann auch. Philosophie, also ist schon ganz klassisch, was die Grenzen des Alltagsverstandes überwindet und auch hinterfragt, indem sie durch Reflexion Gegenstände in größere Zusammenhänge denkt und dies auf eine systematische Weise tut. Die Philosophie ist also ein System, welches kohärent, einheitlich und stringent zusammenhängt, in welchen Fehler argumentativ geschlossen oder falsifiziert werden. Sie ist ein aktiv und bewusst gestaltetes Denkmodell im Gegensatz zum Alltagsverstand oder der Religion oder Ähnlichem. Ich würde auch behaupten, also diese straffe Definition von Philosophie trifft auch auf postmoderne Philosophien zu. Aber ja. Also die versuchen auch ihr Denken irgendwie stringent zu formulieren, meistens zumindest. Ich zitiere Gramsci. Bei der Philosophie sind die Eigenschaften individueller Ausarbeitung des Denkens besonders ausgeprägt. Beim Alltagsverstand dagegen die verbreiteten und zusammenhangslosen Eigenschaften eines allgemeinen Denkens einer bestimmten Epoche in einem bestimmten Volksmilieu. Zitat Ende. Gramsci geht es nun nicht darum, sich den oftmals bizarren und regressiven Denken der Leute als Intellektueller anzugleichen, sondern diese ernst zu nehmen und mit ihnen ihre eigene Philosophie aufzuarbeiten. Die Menschen sollen nicht in ihren Blödheiten bestätigt, sondern zu einem kritischen Denken animiert werden. Das Wichtige ist hierbei eben, dass die Menschen aber in ihren täglichen Entscheidungen, Kritiken und Nörgeleien ernst zu nehmen sind und man sich damit auseinandersetzen muss. Jetzt kommt das Gramsci Zitat, was auf dem Blatt ist. Die Philosophie der Praxis strebt nicht danach, die Einfachen in ihrer primitiven Philosophie des Alltagsverstandes zu belassen. Also da findet er richtig harte Worte auch dafür, was er davor eigentlich ganz positiv ausgestaltet hat in anderen Stellen. Sondern sie stattdessen zu einer höheren Lebensauffassung zu führen. Wenn sie das Erfordernis des Kontakts zwischen Intellektuellen und Einfachen bejaht, so geschieht das nicht, um die wissenschaftliche Aktivität einzuschränken und um eine Einheit auf dem niedrigen Niveau der Massen zurückzuerhalten, sondern gerade um einen moralisch-intellektuellen Block zu errichten, der einen massenhaften intellektuellen Fortschritt und nicht nur einen von spärlichen intellektuellen Gruppen politisch möglich macht. Zitat Ende. Darum kann Gramsci sagen, dass gleichzeitig alle Menschen Philosophen sind und dass es genau aus diesem Grund darum geht, die Menschen dieser Fähigkeit habhaft werden zu lassen. Darum sollte es darum gehen, die Philosophie als eine Kritik des Alltagslebens zu sehen, als eine Waffe zur Denaturalisierung von Natürlichen und Dekonstruktion von sozial Konstruierten. Aber es sollte immer im Alltag der Menschen angeschlossen werden, um diese kritisch mitzunehmen oder überhaupt zu erreichen. Denn es reicht nicht, dass einige wenige intellektuelle Entdeckungen machen, wenn es nicht möglich ist, diese zu vergesellschaften. Nach Gramsci sind es meistens auch die Intellektuellen, welche am Weltgeschehen direkt direkt und bewusst partizipieren. Genau darum geht es deswegen geht es ihm darum, allen diese Fähigkeit zu einer bewussten Auseinandersetzung mit der Welt, dass sie sich diese habhaft werden. Okay, das war die erste These, so die Grundthese. Jetzt die zweite These, die heißt einfach nur, der Mensch als das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, das ist aus der Feuerbach-Thesen von Marx. Bis jetzt haben wir geklärt, dass dort, wo Adorno, jetzt vereinfacht gesagt, notwendig falsches Bewusstsein diagnostiziert, Gramsci versucht, den Alltagsverstand der Menschen herauszuarbeiten. Das ist, finde ich, auch diesen Grundkonflikt eigentlich, den ich relevant finde für das Verhältnis von Theorie und Praxis. Um dies zu tun, bezieht er sich stark auf die Feuerbach-Thesen von Marx. Daraus resultiert auch dann seine Philosophie der Praxis. Also, so nennt er seine Philosophie. Mit dieser lässt sich das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt oder eben dem einzelnen Menschen und der ganzen Gesellschaft noch einmal anders aufrollen. Gramsci beschreibt den Menschen im Anschluss an Marx als ein Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Mensch ist also in ein bestimmtes Milieu geboren und seine Weltauffassung ist ihm quasi mechanisch von der äußeren Umgebung auferlegt. Etwas übertrieben formuliert. Der Mensch ist ein historisches Wesen, denn seine Weltauffassung setzt sich aus vielen diskursiven Konformismen der Menschheitsgeschichte verzerrt zusammen. Das heißt, die meisten kulturellen Errungenschaften der Geschichte haben sich in die Schichten des Alltagsverstandes der Menschen eingebaut. Darum ist auch die eigene Persönlichkeit auf bizarre Weise zusammengesetzt. Ich zitiere Gramsci. Denkt man die Wirklichkeit in veralteten Denkmustern, dann bedeutet es, dass man fossil und kein modern lebendes Wesen ist. Oder zumindest, dass man bizarr zusammengesetzt ist. Zitat Ende. Aus diesem Zustand kann man sich aber partiell befreien, wenn man aktiv in die Welt geht. Mit Bezug auf die Feuerbach-Thesen argumentiert er, dass Praxis immer schon mit Erkenntnis verflochten ist. Das hatten wir schon bei Adorno, da war es aber nur, dass es genau deswegen nicht mehr möglich ist und er sieht es etwas anders. Also Praxis hat was auch mit Erkenntnis zu tun. Da kommen dann auch ganz einfache Beispiele, ob wir jetzt Feuer machen, ob wir in der Suche nach Schutz und selbst im militärischen Krieg. Es gibt keine Praxis, die nicht auch irgendwie mit Denken verbunden ist. Zum Beispiel im Militär, was ja eigentlich ein Paradebeispiel ist für eine Institution, welche in ihrer praktischen Tätigkeit effizient und wirkungsvoll sein muss, ist es dennoch auch bei ihr möglich zu zeigen, dass die Praxis die Theorie nicht determiniert. Denn wie ist ein praktischer Militäreingriff möglich, ohne eine Situation einschätzen zu können, einen strategischen Plan zu entwerfen, also über ein Problem zu reflektieren? Selbst also Praxis, welche auf den direkten Eingriff verweist, ist selbst noch irgendwie theoretisch aufgeladen. Das heißt, in jeder Praxis ist auch Erkenntnis möglich, indem man zum Beispiel neue Räume, Zeit oder soziale Beziehungen entstehen lässt und um diese kämpft. Jeder Mensch kann sich also praktisch und bewusst den Verhältnissen entgegenstellen, um sich handlungsfähig zu machen, sich zu organisieren und wieder zum Gestalter seines Lebens zu werden. Natürlich eingebettet in gesellschaftliche Diskurse, welche ihn prägen, aber er prägt eben auch die Diskurse und kann sie somit verändern. Genau darum sollten die Menschen sich aktiv als Führer ihrer selbst begreifen lernen. Darum geht es Gramsci, Leute wieder aktiv zu machen. Da kann man jetzt auch eine Riesendebatte wieder aufmachen mit Aktivierungsregime und so, aber es spielt hier jetzt erstmal keine Rolle. ich zitiere Gramsci. Daher kann man sagen, dass jeder in dem Maße selbst anders wird, sich verändert, indem er die Gesamtheit der Verhältnisse, deren Verknüpfungszentrum er ist, anders werden lässt und verändert. Zitat Ende. Es geht also darum, die eigenen Fähigkeiten zu verstehen und zu gebrauchen, um der eigenen Persönlichkeit nicht einfach passiv und hinterrücks einen Stempel aufdrücken zu lassen. Gramsci fordert darum eine aktiv gestaltete Praxis ein, um sich aus der Überdeterminierung der Verhältnisse partiell zu befreien und diese bewusster zu gestalten. Jede Praxis schafft immer auch neue Erkenntnis. Darum ist der beste Weg, um der Verdinglichung des Lebens zu entkommen, wenn man sich mit Leidensgenossen zusammentut, sich praktisch organisiert und versucht, das Kräfteverhältnis, unter welchem sich Hegemonie einmal stabilisiert hat, zu verändern. In Konflikten gegen die herrschende Ordnung und in Kämpfen um ein besseres Leben gibt es dann die Möglichkeit von Lernprozessen, welche den Menschen aus ihrer Passivität und Vereinzelung befreien können. Das war die zweite These. Jetzt geht es zur dritten, die heißt Organisation der Subalternen. Für Gramsci war es natürlich wichtig, diese politische Dimension zu betonen, dass man sich organisieren muss, weil er war Chef der Kommunistischen Partei in Italien, ja, und hatte halt, also das war ja erst so ein paar Jahrzehnte nach der Russischen Revolution. Für ihn war klar, dass sich die Unterklassen, das heißt alle Subalternen, organisieren müssen, am besten in einer Partei, um handlungsfähig zu werden. Doch die meisten kommunistischen Parteien in der Zweiten Internationale sind von einem mechanischen Determinismus durchdrungen, welches sich in einer bestimmten Geschichtsphilosophie der Produktivkraftentwicklung, dem Arbeiteressentialismus und Revolutionismus politisch isoliert. Gegen einen solchen ökonomischen Determinismus des Marxismus-Leninismus will Gramsci dagegen zeigen, dass das Feld des Politischen potenziell veränderbar ist. Das heißt eben nicht durch die Ökonomie und die Entwicklung der Produktivkräfte determiniert ist. Also dass dann irgendwann ein revolutionärer Punkt kommt, sondern das sieht er anders. Das Feld des Politischen ist nämlich über Kräfteverhältnisse aufgespannt und hat sich unter der Dominanz eines herrschenden Blockes hegemonial stabilisiert und verdichtet. Es liegt also an uns, diese Kräfteverhältnisse und dadurch uns selbst zu verändern. Um diese Aufgabe anzugehen, muss man sich bilden, aktiv werden und sich organisieren. Genau dies ist für ihn der Punkt im Verhältnis von Theorie und Praxis, die Notwendigkeit von Theorie wieder zu betonen, aber in einer etwas anderen Ausführung. Ich zitiere kurz: Es gibt keine Organisation ohne Intellektuelle. Das heißt, ohne Organisatoren und Führern. Das heißt, ohne dass die theoretische Seite des Theorie-Praxis-Nexus sich konkret ausdifferenziert. Zitat Ende. Die Philosophie der Praxis, welche Gramsci sich vorstellt, sollte kohärent und einheitlich durchdacht und gleichzeitig an die konkreten Weltauffassungen des Volkes anschlussfähig sein. Das heißt, es entsteht ein enges Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, wie eines, in dem jeder Schüler auch Lehrer ist und umgekehrt. Dieses wechselseitige Verhältnis ist dann ein politisches, ethisches und erzieherisches. Der Marxismus muss als Philosophie zu einer kulturellen Bewegung werden, welche in den Alltagsverstand der Menschen einfließt. Ich zitiere Gramsci: Eine neue Kultur zu schaffen, bedeutet nicht nur, individuell originelle Entdeckungen zu machen. Es bedeutet auch und besonders, bereits entdeckte Wahrheiten kritisch zu verbreiten sie sozusagen zu vergesellschaften, ne? Und sie dadurch Basis vitaler Handlungen, Elemente der Koordination und der intellektuellen und moralischen Ordnung werden zu lassen. Also ich finde, an dem Zitat zeigt sich gut die ganz andere Ausrichtung von Gramsci als Adorno. Er sagt, es geht nicht primär darum, intellektuelle einzelne Entdeckungen zu machen, sondern das, was wir schon wissen, zu vergesellschaften. Zitat Ende. Das heißt, wir brauchen eine lebendige Theorie, welche mit der praktischen Bewegung verknüpft ist. Es geht um eine politische Veränderung der Verhältnisse. Ohne ein solches Projekt verblassen alle Anstrengungen, wirklich zu einer historischen Kraft zu werden. Darum kann man Gramsci auf den Satz bringen, vom Alltagsverstand zum Widerstand. Das heißt, er will revolutionär Realpolitik betreiben. Okay, jetzt werde ich noch kurz einige Schlussfolgerungen aus dem, das, was ich jetzt ausgeführt habe, machen. Ich habe mich ziemlich an den beiden Autoren gehalten, will das noch ein bisschen zusammensetzen vielleicht. Ja. Also ich habe jetzt zwei Deutungen vorgestellt, wie der Theorie-Praxis-Komplex gedacht werden kann. Beide sind sehr unterschiedlich. Ich will jetzt versuchen, halt noch einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Gramsci will in den Rissen und Widersprüchen des Herrschaftsblocks mit gegenhegemonialen Projekten intervenieren und die Möglichkeiten von Praxis ausloten. Adorno dagegen sieht genau diese Widersprüche als notwendigen Teil der bürgerlichen Gesellschaft, welche ihren Zusammenhalt manifestiert. Es gibt kein Außerhalb des Bestehenden und jedes Neue wird dem dynamischen Kapital unterworfen, integriert. Dies zeigt sich in dem berühmten Zitat, welches aus der abstrakten Theorie in den Alltagsverstand übergegangen ist. Hat man vorhin schon mal, es gibt kein Blablabla. Also ein bisschen nervig ist es wirklich schon, aber ich finde interessant, wie das ja eigentlich total abstrakte Theorie, also wie das halt wirklich eigentlich jeder schon kennt und wie man es ganz in einfachen Situationen immer wieder anwendet. Also es ist im Alltagsverstand vorhanden. Ich möchte jetzt noch mal kurz ein bisschen abwegigeren Text in Erinnerung rufen, und zwar die geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin, genauer die erste These. Die steht auch auf dem Blatt drauf. Ich würde sie noch mal vorlesen und danach sagen, warum ich die jetzt in den Schluss noch reinpress oder warum, was ich da gut dran finde. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzug erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Mund, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischer Materialismus nennt, also Marxismus. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Ja, das war die erste These. In dieser beschreibt Benjamin in bildlicher Sprache, wie produktiv das zerrissene Verhältnis zwischen Marxismus und Theologie doch sein könnte. Also er meint da den jüdischen Messianismus, aber das spielt jetzt für meine Ausführungen keine Rolle. Wenn man gegenseitige Vorurteile abbauen könnte. Die Puppe, welche vor dem Tisch sitzt und Schach spielt, ist der Marxismus, welcher immer gewinnen könnte, wenn er die Theologie, den Zwerg unter dem Tisch, für sich in Bezug nehmen kann. Ich möchte jetzt nicht viel tiefer drauf eingehen. Ich möchte nur sagen, warum ich es relevant finde, und mit dieser These zu zeigen, wie eng Theorie und Praxis dennoch zusammenhängen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Einheit will, aber ich glaube, es gibt eine Verbindung, aus der man auch nicht rauskommt. Das heißt, ich will sagen, die gesellschaftskritischen Bewegungen sollten die angebotenen Theorien, ob das jetzt der Marxismus ist, der Postmarxismus, die Frankfurter Schule oder auch der Poststrukturalismus, finde ich auf jeden Fall, die sollte man sich produktiv aneignen und sie nicht hässlich und klein in der Ecke liegen lassen. Denn die Puppe braucht den Zwerg, die Praxis, die Theorie. Umgedreht sollte aber auch die intellektuell arbeitende Sphäre nicht die praktische Bewegung als Bezugspunkt verlieren. Auch wenn diese heute ebenso klein und hässlich ist. Also das sieht man ja. Bewegung ist immer Teil von Gedanken, wenn diese lebendig sind. Der Zwerg braucht darum ebenso die Puppe, die Theorie, die Praxis. Das, was ich sagen will, ist nicht, dass wir einen instrumentell wechselseitigen Bezug aus Kritik und Praxis benötigen oder gar eine Einheit aus beiden. Meiner Meinung nach muss es darum gehen, ein dynamisches, in Differenz arbeitendes Unternehmen zu schaffen, welche ihre Spannung bewusst meistert, ohne es jemals auflösen zu können oder auch zu wollen. Eine Äquivalenz in Differenz. Gerät die eigene Politik aber in eine Schieflage zu den eigenen Ansprüchen, muss nicht nur die Praxis, das heißt die Aktions- und Organisationsform, hinterfragt werden, sondern besonders auch die theoretischen Prämissen, welche hinter der Politik stehen. Es gibt keine Praxis und schon gar keine politische, welche sich außerhalb von Theorie bewegt. Ein Ensemble von Theoriefragmenten verhüllt und durchdringt uns und gibt der jeweiligen Politik Kohärenz, das heißt eine Form und Sinn, indem wir uns als links, konservativ, liberal, queer etc. beschreiben, agieren wir in einem spezifischen Weltauffassung und Verhältnis, also das ist was Theoretisches. Zum Beispiel spannt sich das Thema, welches wir mit unserem praktischen Wirken aufgreifen, artikulieren und kritisieren, immer im Horizont einer Theorie auf. Daraus kann man meiner Meinung nach nur folgern, dass wir gute Theorien brauchen, um gute Praxis auf die Beine stellen zu können. Wie ist zum Beispiel das Kapital, ohne das Kapital zu kritisieren? Jeder reflektiert natürlich, aber es geht auch darum, dieses alltägliche Denken zu sprengen und die hegemonialen Artikulationen zu hinterfragen. In jeder Gruppenkonstellation gibt es konstruierte Wahrheiten, da kommt man auch nicht raus, welche die Gruppe zusammenhalten. Kritik kann hier jedoch nur heißen, Theorie über die Situation und nicht Praxis nach den diskursiven Regeln. Theoretiker können aber umgedreht auch immer sehr leicht über jede Praxis lächeln. Also wenn man aus der Abstraktion ist, jeder Versuch, was zu verändern, der ist immer von Widersprüchen geprägt. Ja, wie ich sagen wollte, kann man halt dann immer lächerlich machen, wenn Leute versuchen, was zu verändern. Das finde ich auch problematisch, weil es ist halt schwer. Dies ist jedoch ein Fehler, denn dadurch zieht man sich den eigenen Boden unter den Füßen weg. Praxis kann nämlich neue Horizonte öffnen, indem sich das Gegebene verschiebt oder man es stört. Das heißt, in der Praxis, in den Kämpfen, können sich Räume und Zeit auftun, in welchen wir uns ausprobieren, neu erfinden und Konflikte anders entstehen. Adorno schreibt, Praxis ist Kraftquelle von Theorie, wird jedoch nicht von ihr empfohlen. Aber sie ist eine Kraftquelle, also das würde ich auch festhalten wollen, und das sollte man nicht vergessen. Ja, jetzt vielleicht noch, ja, jetzt komme ich langsam so zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte aufzeigen, dass Theorie notwendig für Praxis ist und dass jede Theoriefeindschaft relevante Praxis versperrt. Also aus meiner Geschichte, wo ich bis jetzt organisiert war, ist das eigentlich auch mein wichtigster Punkt, den ich immer wieder einbringen will. Wenn ich woanders organisiert gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen. Des Weiteren benötigt jede Theorie einen praktischen Fluchtpunkt. Denn wenn sie nicht mehr etwas Besonderes mehr bewahrt, das heißt, wenn es ihr um nichts mehr geht, verbleibt sie im Bestehenden und schafft es nicht mehr, über dieses hinauszuweisen. Heutzutage ist gute Gesellschaftskritik jedoch von dem hegemonialen Diskurs an den Rand gedrängt und muss sich mal wieder neu positionieren. Also wir könnten jetzt auch über die Soziologie in Jena reden. Also kommt die Frage, wie kritisch man die halt findet. Also ich finde gut, was da abläuft, aber es ist schon verwunderlich, dass die jetzt mehrere Millionen bekommen. Also es gibt ja gerade einen Trend, mal wieder Kritik zu machen anscheinend. Kann man halt darüber diskutieren, was das bedeutet dann. Meiner Meinung nach müssten Äquivalenzketten konstruiert werden, welche die unterschiedlichen Kämpfe miteinander zu einem Projekt verknüpfen. Ebenso müssen aber auch die Diskurse, die Hegemonieverhältnisse und die Gesellschaften untersucht werden, um sinnvoll in diesen agieren zu können. Der Widerspruch sollte fruchtbar gemacht und nicht in Einheit verdeckt werden. Es geht also darum, die Welt aktiv zu gestalten und zu verändern. Dafür benötigt man aber Wissen. Und genau in diesem Punkt läuft dann Theorie als ein Wissen um die Zusammenhänge mit der Praxis, dem Auseinandersetzen in der Welt zusammen. Das war's.